Moin moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin der Gregor und ich heiße euch herzlich willkommen zum mittlerweile schon dritten Teil des Game One Radios, der Subkategorie des Plauschangriffs, in der ich mich durch meine Soundtrack-Archive wühle und dort ein paar schöne Tracks zutage fördere, die vielleicht noch nicht jedem so bekannt sind, aber die es echt total wert wären, dass man da mal reinhört. An dieser Stelle erstmal danke an alle, die zahlreiches Feedback für die letzten beiden Casts abgegeben haben. Ich habe mich diesmal bei der Soundauswahl ein wenig an euren Wünschen mehr orientiert und es sind auf jeden Fall wesentlich mehr Musiken dabei aus westlichen Spielen. Wenn ihr da noch gute Tipps habt und Ideen, was da rein soll, bitte auf jeden Fall her zu mir. Erster Track gehört dieses Mal wieder einem alten Bekannten und solange ich diese Casts mache, wird wahrscheinlich in jedem Teil ein Track von ihm dabei sein, weil sind einfach toll und ich habe so viele gute von ihm da auf Lager. Akira Yamaoka. Dieses Mal ist er mit dabei mit ORT. Das ist der Titeltrack von Silent Hill Origins, dem Prequel, was seinerzeit auf PSP und PlayStation 2 erschienen ist. Ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr eingängiges Stück, aber das brauche ich eigentlich bei Yamaoka nicht wirklich erwähnen. Also hört erstmal rein, hier ist ORT. Maybe there on the edge is your hope. you don't look down. Why? Burning eyes can't forgive you. Lonely moon drives on. And deep in me, you're in. Weiter im Programm geht es nun mit einer Serie, die damals auf der PlayStation 1 ihre Anfänge gefunden hat und nicht nur wegen des Gameplays von sich reden gemacht hat, sondern auch gerade durch den exzellenten Soundtrack. Und zwar meine ich Tenchu. Wer Tenchu nicht kennt, die Serie lässt sich am ehesten in der Stealth-Action-Ecke beheimaten. Ein bisschen analog zu Metal Gear Solid, nur anstatt, dass man einen Geheimagenten dort durch die Gänge steuert, ist man eben ein Ninja im antiken Japan, so wie sich's gehört. Komponiert wurde der Soundtrack von Noriyuki Asakura. Das ist der Komponist, der Anime-Fans vielleicht als der Mann hinter der Musik zu Rurouni Kenshin bekannt ist und im Spielebusiness unter anderem auch die Way of the Samurai-Serie akustisch ausgestattet hat. Für Tenchu hat er auf der PlayStation 1 sehr, sehr viele reale Instrumente ausgepackt und dadurch einen sehr, sehr schönen Soundteppich geschaffen, der während der einzelnen Missionen und Eskapaden immer schön die Stimmung mitgetragen hat. Wir hören daraus jetzt das Titelstück Adua, gesungen von der japanischen Sängerin Yui Murase und ich würde sagen, ab dafür. Wir bleiben der Ninja-Thematik jetzt einmal treu, bewegen uns aber von der PlayStation 1 rüber auf einen der vielleicht beliebtesten Heimcomputer aller Zeiten, dem Commodore 64 und dort eines meiner Lieblingsspiele aus der damaligen Zeit, The Last Ninja 2. Wer sich daran erinnern kann, Last Ninja war eines dieser Spiele, die grafisch sehr, sehr aufwendig gewesen sind. Und ich glaube, jeder, der einen C64er gehabt hat, hat das Spiel gerne mal reingetan, um zu schauen, was denn die Maschine so fähig ist zu leisten. Also ich kann mich in der Hinsicht gut daran erinnern, weil ich das Spiel sehr, sehr exzessiv gespielt habe. Vom Konzept her ist es ein relativ simples Action-Adventure, wo man mit einem Ninja in einer isometrischen Perspektive herumläuft und Gegner weghaut, Items sammelt, Geheimgänge findet. Durch die ISO-Perspektive und die Steuerung war es aber auch sehr, sehr schwer. Deshalb habe ich den ersten Level tausendfach angehen müssen und deshalb hat sich auch die Musik des Spiels mir ins Hirn gebrannt. Die war nämlich richtig, richtig gut, komponiert von Matt Gray. Und hier ist das Theme vom Central Park aus Last Ninja 2. Einer meiner Lieblingsreleases aus Japan in der letzten Zeit ist eine Reihe von Remix-Alben gewesen, die Square Enix dort herausgebracht hat, die sich ausschließlich damit beschäftigen, von aktuellen Tracks aus ihrem Katalog Chiptune-Versionen zu erstellen. Also Musiken zu nehmen, die mit real eingespielten Instrumenten komponiert und verfasst wurden und sie sich so anhören zu lassen, als ob sie auf dem NES oder Master System entstanden wären. Wir hören gleich ein kleines Medley aus dem Spiel Dew Prism oder in den USA besser bekannt als Threads of Fate. Das ist ein Action-Adventure für die PlayStation 1, inoffizieller Nachfolger von Brave and the Musashi. Wem das ein Begriff ist, und ist ein echt schönes, nettes Action-Adventure, was es auch im US-PlayStation Network gibt. Damals komponiert von Junya Nakano, die wir ja schon mal in diesem Cast da hatten. Und jetzt neu interpretiert von Millstones, die eben aus dem schon damals poppigen Soundtrack einen noch wesentlich poppigeren 8-Bit-Musikteppich gemacht haben. Ich würde sagen, Bühne ab für Millstones und ihre Variante von Dew Prism. Eine der positivsten Videogame-Überraschungen des Jahres 2011 ist ja für viele Deus Ex Human Revolution gewesen. Im Vorfeld hatte man dem potenziellen Rollenspiel-Hit eigentlich noch nicht so wirklich trauen wollen, speziell nach dem hundsmiserablen zweiten Teil. Dann ist das Spiel rausgekommen und hat nicht nur gute Wertungen abgesandt, sondern stand auch in der Gunst der Gamer erstaunlich weit oben. Einer der Gründe ist, wie sollte es in diesem Cast jetzt gerade anders sein, natürlich die Musik, komponiert von Michael McCann. Das ist ein Theme, das strahlt diese Cyberpunk-Atmosphäre sehr gut aus und bereitet einen richtig stimmungsvoll darauf vor, was einen denn so alles im Spiel erwartet. Hier ist Icarus. Cyberpunk als Grundlage für ein Videospiel ist nicht nur im Westen recht beliebt, sondern natürlich auch in Japan. Und dort ist keine Serie, keine Reihe größer als Ghost in the Shell. Hierzulande den meisten natürlich eher bekannt als Anime- oder Filmreihe, aber in Japan gab es auch diverse Spiele, die auf der PlayStation 2 und der PlayStation 1 erschienen sind. Die haben sich soundtrackmäßig mehr an den aktuellen Anime-Serien bedient und das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, denn die Serien wurden alle vertont von niemand geringerem als Yoko Kanno, die wir bereits in der letzten Folge mit dabei hatten für Record of Lodoss War. Sie hat das Titelthema für eine der neueren Serien geschrieben, das heißt In the Universe, gesungen von Origa. Und Origa ist der Künstlername einer russischen Sängerin, die in Japan hauptsächlich aktiv ist. Die heißt in wirklich Moment Olga Vitalevna Yakovleva. Ja. Und wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass Origa eigentlich nichts anderes als die japanische Aussprache von Olga ist. Also mit dieser kleinen Anekdote ab ins Lied Inner Universe. Я могу стараться. Direkt von Ghost in the Shell gehen wir nun gleich über zu einer weiteren Videogame-Versoftung mit Anime-Grundlage und diesmal handelt es sich um eine Serie, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und zwar Berserk. Ursprünglich vor über 10 Jahren als Manga von Kentaro Miura in Japan erschienen und heutzutage läuft der Manga immer noch weiter, ist immer noch nicht abgeschlossen, kann man Berserk als so eine Mischung zwischen Herr der Ringe, Game of Thrones und Hardcore-Splatter-Film bezeichnen. Also wem das übliche Fantasy- und Ritter- und Könige-Gewäsch alles ein bisschen zu weich ist, schaut euch mal Berserk in welcher Form auch immer und da werdet ihr mit den Ohren schlackern. Super detailliert gezeichnet, super spannende Story, echt interessante Charaktere und das ist das, was mich an die Mangas und den Anime gefesselt hat und bei den Spielen selber hat natürlich dann eher der Gewaltaspekt im Vordergrund gestanden. Das hat man im ersten Teil auf den Dreamcast und im zweiten auf der PS2 ganz gut gesehen, das waren Hack and Slays. Mir selbst liegt Berserk zusätzlich am Herzen, weil ich vor langer, langer Zeit mal tatsächlich an Fanübersetzungen der Animes gearbeitet habe und dort meine ersten Gehversuche in Sachen Untertiteln und Übersetzen gemacht habe. Wir hören jetzt ein Stück des japanischen Elektropop-Künstlers Suzumi Hirasawa, das heißt Forces und ist das Anthem des kompletten Berserk-Universums. Also auch hier die Abteilung Power und Haare auf der Brust. Mehr, glaube ich, braucht nicht gesagt zu werden. Hier ist Forces. Im Metroid-Podcast haben Trant und ich uns ja schon sehr positiv über den ersten GameCube-Ableger der Serie geäußert, Metroid Prime. Und einen nicht geringen Teil an der Qualität des Spieles hatte natürlich auch der sehr atmosphärische Soundtrack von Kenji Yamamoto. Bereits im ersten Musikpodcast hatten wir ja schon ein Stück aus dem Spiel uns anhören können. Jetzt möchte ich mal mein Lieblingsstück aus dem gesamten Soundtrack reintun. Das heißt, The Downed Frigate Orpheon spielt während einer Unterwassersektion und ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll, ein bisschen anders als der Rest des Soundtracks, der dann wirklich mehr auf treibende Beats und Panik setzt. Das ist aber fast schon Chillmucke, könnte man sagen. Aber so richtig chillen kann man natürlich dabei nicht. Also, hier ist The Downed Frigate Orpheon und Trant, keine Angst, Pac-Man-Geister habe ich in der Passage bisher noch nicht gesehen. Thank you. Von chillig direkt auf gruselig aufgedreht geht es weiter mit unserem nächsten Super Nintendo Medley und das stammt dieses Mal von einem der frühesten Highlights auf der Konsole, Super Castlevania 4. Komponiert von Masanori Odachi und Soji Taro. Letzterer hat unter anderem am wirklich hervorragenden XLA Soundtrack mitgearbeitet, eines der besten 2D-Shoot'em-Ups auf der Konsole. Ist Super Castlevania 4 ein Paradebeispiel dafür, wie gut der Super Nintendo Soundtrack verglichen mit dem vom NES gewesen ist. Bekannte Melodien aus den alten Castlevanias hören sich diesmal um einiges besser an. Dazu kommt ein ordentlicher Batzen an neuen Musiken, die, wie gesagt, ihr jetzt gleich in einem schönen, runden und abwechslungsreichen Medley hören könnt. Hier ist Super Castlevania 4. We'll be right back. Als langjähriger Gamer freut man sich ja immer wieder, wenn man einem von ihnen begegnet, weil, wenn wir ehrlich sind, so häufig sind sie auch nicht vorhanden. Ich spreche von Magic Moments. Und glücklicherweise hat das Spiel Red Dead Redemption nicht nur einen, sondern gleich mehrere dieser Magic Moments im Petto. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf eine Stelle, die passiert nach ungefähr einem Spieldrittel. Dort macht sich Hauptcharakter John Marston von den USA nach Mexiko auf und seine Ankunft in Mexiko, die eigentlich relativ ereignislos ist, also man macht dort eigentlich nichts außer für ein paar Minuten über die Steppe reiten und seinen Weg ins nächste Dorf zu finden, wird begleitet von einem ganz, ganz besonderen Stück, das sich zusammen mit der Atmosphäre zu einem dieser Magic Moments vermengt. Das Stück heißt Far Away, wurde komponiert und eingespielt von José González. Das ist ein schwedisch-argentinischer Folksänger. Und wer Red Dead Redemption eben gespielt hat, der wird sich daran erinnern können. Wer es nicht gespielt hat, kann jetzt einmal in seinem Kopf diese Situation nachspielen. Hier ist Far Away. Heutzutage ist Konami ja am ehesten bekannt für große, epische Actionspiele wie Metal Gear Solid oder auch für bekannte und beliebte Sportspieleserien wie Pro Evolution Soccer. Wenn man das Rad der Zeit so knapp 10, 15 Jahre zurückdreht, treffen wir dort auf eine meiner Lieblingsserien, Genzo Suikoden. Das ist eine Reihe von Rollenspielen, die hat sich von der Konkurrenz ein bisschen abgehoben durch die ein bisschen ernstere hier und da Story, die sich um Politik und Intrige gedreht hat, die schiere große Anzahl an spielbaren Charakteren, die sich auf 108 Leute pro Spiel dann betroffen hat, und es hat auch immer eine sehr schöne und asiatisch angehauchte Musik gehabt. Während der erste Teil qualitativ noch einen sehr, sehr guten Soundtrack hatte, haben die nächsten Spiele immer wieder mal ein paar kleine Schlenker nach unten und wieder nach oben gemacht. Suikoden 3, vom Spiel her war es für mich eher eine Enttäuschung, und auch der Soundtrack an sich war nicht mehr so berauschend, hat aber dafür eines der besten Anime-Intros, die je gemacht wurden, und eines der besten Intro-Themes. Da sprechen wir von einem Spiel, das richtig toll anfängt und dann gleich reingeht. Aber das Titelstück heißt Exceeding Love, wurde von der japanischen Popgruppe Himekami eingespielt, und hier ist es. In den ersten Teilen der Ridge Racer Serie hatte die Musik ja ihre Wurzeln noch eher im europäischen Hardcore-Techno, was sich mit den Jahren natürlich hier und da immer ein bisschen gewandelt hat. Wir haben im ersten Musikpodcast ein Stück aus Ridge Racer Type 4 gehört, das hatte schon nicht mehr so viel mit Charlie Lonois und Metal Theo zu tun. Dieser Trend hat sich natürlich in den nächsten Spielen auch fortgesetzt, und wir hören jetzt aus dem direkten Nachfolger Ridge Racer 5 das Stück Fogbound von den Boom Boom Satellites. Das ist so ziemlich der erste Track, den die Erstkäufer der PlayStation 2 damals gehört haben, begleitet zur superpolygonalen Hardcore-Grafik von Ridge Racer 5. Also könnt ihr jetzt hier mal nacherleben, wie es damals war, zum ersten Mal eine PlayStation 2 anzuschalten. Hier ist Forkbound. Yeah. Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Highlight des gesamten Podcasts. Bevor Guitar Hero die Musikspiele ja relativ homogenisiert hat, gab es im Genre noch eine sehr große Auswahl an verschiedenen Sachen wie Parappa the Rapper, Frequency, Amplitude und auch Guitar Man. Ich möchte mich jetzt konzentrieren auf ein Spiel, das heißt Bust the Groove, war in Japan als Bust the Move bekannt, konnte aber unter dem Namen nicht in Europa und in den USA erscheinen, weil es ja schon ein gleichnamiges Puzzlespiel gibt. Bust the Groove ist sozusagen ein Dance-Off. Man hat zwei abgedrehte Charaktere, die gegeneinander tanzen und am Ende werden dann die Punkte berechnet. Mein Lieblingscharakter daraus hieß Kitty Ann. Das war so eine Disco-Maus im Katzenoutfit und die hatte so ein richtiges, ja, richtig pumpendes Disco-Stück als Musik, das Kitty Ann-Theme. Und im japanischen Original war das nicht ganz so toll, aber in der westlichen Fassung hat sich mir dieses Lied richtig in die Hirnwindungen gebrannt. Ja, ich habe es extra aus dem Spiel direkt für euch aufgenommen. Hier ist das Kitty Ann-Theme und Dance Away. Also ich kann nicht anders, als jedes Mal diesen Song von Anfang bis Ende durchzuhören, verdammt nochmal. Heißt im japanischen Original übrigens Blue Knife. Von der Tanzfläche gehen wir jetzt rüber, direkt auf die Straße und dort widmen wir uns dem Großmeister des Techno-Beats und des Megadrive-Soundchips. Es ist Yuzo Koshiro. Koshiro ist vielleicht der bekannteste Sega-Komponist und hat mit seinen Musiken sehr, sehr viele Spiele, speziell in der 16-Bit-Ära, vertont. Heutzutage ein bisschen mehr bekannt durch Sachen wie Shenmue oder zuletzt die Atrian Odyssey-Reihe, die er vertont hat auf dem DS. Wir hören uns jetzt drei ältere Stücke an. Das erste heißt Fighting in the Street aus Streets of Rage. Nummer zwei ist Misty Blue aus der gleichnamigen japanischen Visual Novel. Und Ninja Step ist natürlich aus Super Shinobi. Hier ist Yuzo Koshiro. We'll be right back. Nach den japanischen Techno-Beats drehen wir uns jetzt einmal um 180 Grad und steigen voll in E-Gitarren-Gebratze aus dem Amiland ein. Man mag von Duke Nukem Forever als Spiel halten, was man will. Eine Sache, die aber richtig gemacht wurde, ist das alte bekannte Titelthema von Duke Nukem zurückzubringen. Das hieß Grab Back, wurde von Lee Jackson komponiert und hat sich seit dem ersten Duke Nukem durch nicht nur viele verschiedene Spiele, sondern auch durch die Popkultur durchgegraben. Es gibt unter anderem eine offizielle Version von Megadeth, tatsächlich. Wir hören uns jetzt aber nicht Megadeth an, sondern die neu interpretierte Fassung aus Duke Nukem Forever. Bis dahin war es noch okay. Zum Abschluss des Musikpodcasts treffen wir uns nun auf halbem Wege zwischen den USA und Japan. Wir befinden uns nämlich in Irland. Yasunori Mitsuda hat nach seinem hervorragenden Soundtrack zu Xenogears sich 1998 zum Glück nicht auf die faule Haut gelegt und hat relativ schnell ein Remix-Album nachgeschoben, das hieß Xenogears Cried, und hat die irischen und keltischen Einflüsse des Originals nochmal aufgewertet durch real eingespielte Instrumente, Neuinterpretationen und tatkräftiger Mithilfe von vielen irischen Musikern. Wir hören jetzt das Titelstück des Albums, zu dem der irische Julian Bagpipe-Spieler Davis Blaine eine echt schöne Performance mit dem Dudelsack beigesteuert hat. Er wird begleitet von einem Chor und hier ist Cried. So, und damit wären wir auch am Ende dieses Musikpodcasts angelangt. Ich habe immer recht viel Spaß hier, diese Cast zu machen, weil es erinnert mich ein bisschen daran, wie ich damals Mixtapes noch gemacht habe, um die auf meinen Walkman mitzunehmen. was in heutigen Zeiten des iPods und großen Gigabyte-Speichern natürlich nicht mehr so viel Belang hat. Danke nochmal für das Feedback. Ich werde mich weiter versuchen, an neuen Wünschen zu orientieren. Feedback und Songvorschläge wie gehabt unter podcast@gameone.de. Ich war der Gregor und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Game.